Ja, herzlich willkommen zur Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0. Jeden dritten Freitag im Monat ab 22 Uhr bis 0 Uhr, heute auch wieder in diesem heißen Sommerabend. Und die Party war hier schon, sie geht woanders weiter, okay. Jetzt gibt es viel Musik, die, ja, manche sagen anstrengend ist, aber so what. Andere sagen, die ist gerade interessant und dazu gehöre ich. Und im Hintergrund hört man noch die Gespräche der Studiogäste, die sich so langsam in den Abend verabschieden. Ja, worum geht es in der heutigen Klingding-Sendung? Es geht um Musik von dem Blurred Edges Festival. Das Blurred Edges Festival endete am 20. Juni, also vor circa 3-4 Wochen. Und da habe ich heute 4 Mitschnitte zusammengestellt, die ich bekommen hatte oder selbst gemacht habe ich keinen einzigen davon, aber bekommen. Und zwar sind es einmal Mitschnitte von einem H7-Club. Eingeweihte wissen, dass ich den selbst organisiere mit Unterstützung des Stark Bewölkt. Mit Musikerinnen und Musikern. Der H7-Club fand am 12.06. in Westwerk statt, also am zweiten Wochenende von Blurred Edges, und hatte den Titel Die digitale Lücke. Gleich später dann mehr dazu. Dann gibt es Musik vom Ambre Quartett, den Schlüssel zum Verstehen des Namens dann auch. Und gerade hörten wir, und das auch später nochmal, Musik vom Frantic Percussion Ensemble. Das Frantic Percussion Ensemble hat gerade Musik von John Cage gespielt. Das war das Stück Dance Music for Alfred Eide. Der erste Satz, und das Konzert fand statt in der Christianskirche im Forum Neue Musik Christianskirche am 14.06., also in der zweiten Woche des Blurred Edges Festivals. Da hat am Ende, gegen Ende, der vierte Block von Aufnahmen, die ich heute vorstellen werde, stattgefunden, nämlich ein Konzert mit Yves Buana, Future Duck, Christoph Funabashi und Helmut Neumann am 18.06. im, ich glaube, wie heißt es nochmal, es hat so einen speziellen Namen, ich gucke gleich nach, das alles später nochmal genauer beschrieben. Fangen wir gleich an mit dem H7-Club. Der H7-Club hatte dieses Jahr, ja, oder hat das Konzept zu Blurred Edges immer ganz spezielle Gäste einzuladen. Und wir hatten dieses Jahr 4 verschiedene Gäste. Ich fange alphabetisch an. Felipe Araya, Musiker aus Chile. Felipe Araya spielt Cajon, Objekte und bearbeitet das Cajon. Ich weiß nicht, ob jedem bekannt ist, was das Cajon ist. Cajon kennen viele wahrscheinlich aus der südamerikanischen Musik. Ist ein, ja, sozusagen 40x40 oder 50x50 großer Holzkasten, der aus einem bestimmten Holz gemacht wird, um eben so zu klingen, wie er klingen soll. Man kann darauf sitzen und spielen, indem man dann praktisch den Kasten, der auf einer Seite offen ist, ein bisschen ankippt, so dass der Sound da praktisch über den Boden reflektiert wird, auf dem die Kiste ist, beziehungsweise, ja, man sitzt auf der Kiste und die Kiste ist auf dem Boden und die Kiste wird gekippt in Richtung Publikum zum Beispiel, um die Sounds zu verstärken, die man spielend durch Anklopfen der Holzwände dieses Holzwürfels erzeugt. Die kann man dann hören. Und Felipe Araya Muñoz, genau gesagt, aus Santiago in Chile, spielt das eben auf seine ganz eigene Art, hat ganz neue Techniken des Bespielens dieses Cajon, des peruanischen Cajon, entwickelt, und davon hören wir gleich mehr. Dann war dabei Tomomi Adachi. Tomomi Adachi ist sowohl Komponist als auch Performer, also auftretender Musiker. Er ist auch Soundpoet, er baut Instrumente und ist ein Künstler, der sich mit Visuals beschäftigt, also mit visuellen Elementen oder Parts von Performances. Und er hat logischerweise sein Laptop mitgebracht mit Sounds, die er sowieso hat, und eben auch ein eigen gebautes Objekt aus Metalldrähten, Federn, Tonabnehmern in Form von Piezos und so weiter und so fort. Am besten guckt man das auf der Seite an. Die Seite von Tomomi Adachi heißt adachitomomi.com. Der vorgenannte Felipe Araya Munoz hat auch eine Seite, und zwar ist er bei Facebook zu finden, facebook.com/felipearaya.org, wobei der Punkt nur bei org, vor org ist, sonst ist kein Punkt da. Und ich gehe mal im Alphabet weiter. Francisco Merino war als genannter da. Francisco Merino kommt aus der elektronischen Musik, experimentellen Live-Performance elektronischen Musik, verwendet Field Recordings und hat so ein bisschen als sein Spezialgebiet, dass er eben so Fehler in elektronischen Soundsystemen zum Thema seiner Performances macht, also dass er solche Fehler aufnimmt oder sie live erzeugt und dann mit Manipulation von Geräten improvisiert. In dem Fall bei den Konzerten im Westwerk hat er verschiedene Sounds abgerufen, die dann eben live bearbeitet bei den Konzerten und verändert und ist auf jeden Fall rein elektronische Musik. Im Gegensatz zu Tisha Mukashi, die Pianistin ist, Komponistin und Künstlerin, also auch bildende Künstlerin, die zum Glück noch ins Westwerk hingebrachten Flügel spielen konnte und das auch gern getan hat, weil sie eben auch mit Präparation arbeitet und das ist beim Flügel am besten möglich. Das Klavier ist dann immer eher unergiebig und auch nicht gerade erquicklich darauf präpariert oder mit speziellen Sounds zu spielen, also mit den in den Saiten, mit Abdämpfen der Saiten durch die Hand oder durch Objekte und das Bespielen der Saiten mit Klöppeln oder Sticks oder was auch immer. Das könnte ich jetzt noch näher beschreiben, aber ich möchte nicht so viel dazu sagen, sondern eher die Musik anspielen, die ich heute mitgebracht habe. Und der erste Set, den ich heute spielen werde, ist eigentlich der letzte Set. Und zwar ein Trio von Felipe Araya, Tisha Mukashi und Gregory Büttner. Gregory Büttner ist einer des stark bewölkten Quartetts. Über ihn habe ich jetzt noch nichts gesagt, weil ich schon öfters in Sendungen seine Musik vorgestellt habe, seine CDs. Er arbeitet mit sowohl als Musiker als auch als Künstler und arbeitet oder spielt oder tritt auf in den H7-Club-Konzerten mit seinem speziellen Set. Also das sind praktisch die Lautsprecher, die offen sind, also keine Hülle haben. Man sieht die Membran auf dem Tisch nach oben stehend und die werden bespielt mit verschiedenen Klängen. Manchmal sind es Sinustöne, manchmal auch was ganz anderes. Und deren Oberfläche aber ist dann eigentlich der Ort, wo viel passiert. Entweder wird was draufgelegt oder es werden Röhren draufgetan, die den praktisch ein bisschen so das Frequenzspektrum verändern und so verschiedene andere Sachen. Um das genauer anzugucken, kann ich nur empfehlen, ein Video anzugucken. Unter anderem finden sich da etliche auf der Seite des H7-Clubs www.hierunda.de/H7-Club-HTML oder ganz einfach über die Klingding-Seite, auch wieder das www.hierunda.de/klingding.html. Da auch die Infos über die Musiker und jetzt hatte ich genug gesagt, jetzt gibt es Musik und zwar den fünften Set, das ist der letzte Set gewesen bei dem H7 Club Konzert vom 12.06. im Westpark. Ja, das war der fünfte Set beim H7 Club im Westwerk bei Blurred Edges am 12.06.2015. Gleich folgt der nächste Set, der davor stattfand, also der vierte Set. Und das ist ein Duo von Tomomi Adachi und Francisco Merino. Ich hatte vorher schon ein bisschen beschrieben, was so die Arbeitsbereiche, die Themen oder die musikalischen Bereiche sind der beiden Musiker, die wir eingeladen hatten zum H7 Club am 12.06. beim Festival Blurred Edges. Das Festival Blurred Edges ist sehr gut dokumentiert auf der Webseite www.vimh.de und da ist der Menüpunkt Blurred Edges zu finden auf der Webseite und auch noch Informationen zu den jeweiligen Konzerten. Hören wir jetzt rein in das Duo, das im Gegensatz zu dem vorherigen kürzer ist. Das ist ungefähr halb so lang, nicht ganz 8 Minuten und auch einen ganz anderen Klang hat, wie man gleich hören wird. Thank you. Nach dem Duo seht jetzt mit Tomomi Adachi und Francisco Merino ein nächstes Stück, eine nächste Aufnahme vom H7 Club. Und zwar wieder mit Tomomi Adachi, diesmal in einer anderen Konstellation, und zwar mit Birgit Ulher und Heiner Metzger. Heiner Metzger, ja, ich bin am Mikrofon heute, wie immer bei den Klingding-Sendungen in den letzten, ja, ich glaube, 15 Jahren. Und Birgit Ulher spielt Trompete mit ganz speziellen Sounds, Multiphonics, körnigen Sounds, aufgesplitteten Klängen, Präparation, und hat eigene Spieltechniken entwickelt, um eben diese Klänge zu erzeugen. Sie benutzt auch oft ein kleine Lautsprecher oder ein Megafon, wo Sounds von Kurzwellenempfängern eingespielt werden, Dämpfer und verschiedene Präparationen. Gut zu sehen ist es auch auf Videos, die sie auf ihrer Webseite hat. www.birgitulher zusammengeschrieben, Ulher mit einem r.de. Und ich spiele da in dem Zusammenhang zum ersten Mal, deshalb war es für mich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Premiere, einen Sampler auf demselben iPad. Ja, ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber auf jeden Fall auf einem, wie heißt denn das im allgemeinen Ausdruck? Auf jeden Fall ein Sampler, der arbeitet mit Klängen, die auf dem Soundtable entstanden sind. Klänge, die ich aufgenommen habe von dem Soundtable, dann neu zusammengestellt und als Sample-File dann dem Programm, dem Sample-Programm zur Verfügung gestellt. Und das war sozusagen für mich da eine Premiere in diesem Set, den wir jetzt hören. Tomomi Adachi, Birgit Ulher und Heiner Metzger. Thank you. Ja, soweit die Ausschnitte aus dem Konzert H7 Club beim Westwerk, der H7 Club unter dem Titel, ja, ich gucke gerade nochmal nach, wie war der denn nochmal genau? Müsste ich eigentlich wissen, hatte ich ihn ja selber veranstaltet. Aber wie das so oft ist, die Aufregung der Sendeleistung verhindert ein bisschen das Denkvermögen. Die digitale Lücke, Neues und subjektive Intervention mit Tomomi Adachi, Felipe Araya, Francisco Merino, Tisha Mukashi, Birgit Ulher, Michael Meyerhoff, Gregory Büttner. Michael Meyerhoff haben wir jetzt gar nicht gehört. Das wäre ein anderen Set gewesen. Und Heiner Metzger, von dem gerade der Sampler zu hören war. Es gibt bald wieder eine Sendung der Redaktion für bürgerliche Kunstmusik. Bald ist übertrieben. Ich meine eine Sendung am 5. September 2015. Das ist ein Samstag von 20 bis 23 Uhr. Da wird die Musik von den stark bewölkt Konzerten und vom H7 Club Konzert am 12. und 13.06. im Westwerk nochmal vorgestellt von Olaf Hering unter anderem, oder ich glaube, er macht hauptsächlich die Sendung mittlerweile. Früher war das noch Michael Petermann, aber Olaf Hering hat auf jeden Fall die Aufnahmen gemacht, die wir gerade gehört haben vom H7 Club. Vielen Dank da nochmal für. Und dann am 5. September von 20 bis 30 Uhr, 23 Uhr nochmal ein Feature bei der Redaktion für bürgerliche Kunstmusik über die eigentlich drei Konzerte stark bewölkt hatte. Zwei Konzerte am 12. und am 13. Ein Konzert, stark bewölkt Konzert, fand vor dem H7 Club statt und das zweite am 13.06. Informationen und mehr über die Musikerinnen und Musiker bei Stark Bewölkt gibt es unter dem Blog wordpress.com/starkbewölkt mit OE. Das findet sich auf jeden Fall einfach auch über die VMH-Seite. Nun zu einem Konzert, das zwei Tage später stattfand, und zwar das Ambre Quartett. Das Ambre Quartett ist ein Quartett, das auch improvisiert, auch elektroakustisch mit den Musikern Reinhard Hammerschmidt, Kontrabass, Robert Klammer, Zither Electronics Objects, Gunnar Lettow, präparierter elektrischer Bass, Electronics und Objekte, könnte man noch dazu sagen. Heiner Wörmann spielt elektrische Gitarre. Heiner Wörmann und Reinhard Hammerschmidt sind aus Bremen, Robert Klammer und Gunnar Letter aus Hamburg. Und ich denke mal, dass der Titel Hamburg Quartett daran sich orientiert hat, Hamburg-Bremen, die Connection, die in dem Quartett stattfindet. Und sie spielten am 14. Juni im Centro Soziale, und da hören wir jetzt gleich den dritten Set des Konzerts.